Den deutschen Hörern wurde vorgegaukelt, es handle sich bei 1212 um einen Wehrmachtssender mit Standort am Rhein. Chefsprecher wurde der Schauspiel- und Opernregisseur Benno David Frank, der 1933 zunächst nach Palästina ausgewandert war, aber seit 1938 in den Vereinigten Staaten lebte. 1943 wurde er zur Second Mobile Radio Broadcasting Company in der 12. amerikanischen Heeresgruppe eingezogen. Dort traf er mit Stefan Heim und Hanno Spurger zusammen. 1944 wechselten alle drei zu Radio Luxemburg. Während Heim in dem vom alliierten Hauptquartier gegründeten Sender blieb, wurden Frank und Burger zur Operation Annie abkommandiert. Auch Hanno Spurger spielte in dem kurzlebigen Sender 1212 eine wichtige Rolle. Er war in Prag geboren worden und hatte dort als Theaterregisseur gearbeitet. 1938 war er über Frankreich in die USA geflohen. Nach dem Krieg ging Hanno Spurger in die unterdessen kommunistisch gewordene Tschechoslowakei zurück, die er aber 1968 nach dem gescheiterten Prager Frühling wieder verließ. In München setzte er seine Arbeit als Theater- und Filmregisseur fort. Über den Auftrag seines Senders 1212 sagte er rückblickend: Unsere militärische Aufgabe, und nur um eine solche handelt es sich, bestand darin, unsere Hörer militärisch, hundertprozentig treu und brav und richtig zu informieren. Und das haben wir auch bis zum Schluss eingehalten. Die Absicht war, dass wir sie so lange daran gewöhnen sollten, dass Radio 1212 militärisch immer die Wahrheit sagt, bis wir ihnen einmal eine große falsche Karte hineingeschwindelt haben. Das war die Aufgabe dieses Senders und die hat er erfüllt. Die alle anderen Nachrichten, die sich auf das Zivilleben befassten, die waren gespickt mit besonderen Formulierungen, auch gelegentlich Unwahrheiten und vor allen Dingen in der Zusammenstellung lieferten sie ein aufreizendes Bild. Sender 1212 soll, so Hanno Spurger, seinen Auftrag am 8.9. Februar 1945 erfüllt haben, indem er durch eine authentisch klingende Spielszene die deutschen Truppen zwischen Remagen und Andernach so verwirrte, dass sie in eine starke amerikanische Einheit östlich von Remagen hineinliefen. Ob es wirklich so war, lässt sich heute nicht mehr überprüfen.